Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 113. Folge der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. 113. Perfekte Primzahl, bestehend aus Primzahlziffern, deren Quersumme wiederum eine Primzahl ergibt. Aber keine Sorge, die bezüglich übertriebener Dilettantismen gelobte Enthaltsamkeit wird eisern eingehalten. An dieser Stelle und in diesem Zusammenhang jedenfalls. Gut. Somit wäre der moderatorische Pflichtteil abgeleistet. Damit die Sendezeit auch sicher langt, wollen wir gleich umschweiflos legen. Die MP3-Player bewährte Laufkundschaft kann die längere Route einschlagen. Diensthabender Sendungsgast ist diesmal Bernd Remsing. Russisch-Japanischer Krieg. Eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Russland und Japan konnte in der Tat nur mehr eine Frage der Zeit sein, seit die Petersburger Regierung einen japanischen Ausgleichsvorschlag, wonach Korea den Japanern, die Mandschurei den Russen zufallen sollte, brüsk zurückgewiesen hatte. Eine sehr törichte Handlungsweise und nur durch unbelehrbaren moskowitischen Hochmut erklärbar, denn der unangefochtene Besitz der Mandschurei wäre für Russland ein unschätzbarer Gewinn gewesen, während Korea von rein seestrategischer Bedeutung war, als Bindeglied zwischen den beiden östlichen Haupthäfen Port Arthur und Wladiwostok. Die Verhältnisse drängten zur Eile, denn nur solange die transsibirische Bahn, die Moskau mit Wladiwostok verband, noch eingleisig war, hatten die Japaner einige Aussicht, nicht gegen eine erdrückende Übermacht kämpfen zu müssen. Sie richteten daher im Jänner 1904 an Russland das unannehmbare Ultimatum, die Mandschurei zu räumen und die japanische Vorherrschaft in Korea anzuerkennen. Eine besondere Kriegserklärung erfolgte von keiner der beiden Seiten. Der russisch-japanische Krieg hatte wenig Ähnlichkeit mit dem bisherigen, am ehesten noch mit dem Sezessionskrieg. Seine unterscheidenden Hauptmerkmale waren die lange Dauer der Schlachten und die Eingrabungstaktik, von der in bescheidenem Umfange bereits die Buren Gebrauch gemacht hatten. Die Japaner bedienten sich schon beim Angriff des Spatens unter dem Schutz überlegener Artillerie. Neu war auch die Verwendung des Maschinengewehrs, das Vorrücken in Nachtmärschen, das bisher nur in besonders dringenden Fällen stattgefunden hatte, und die Minentechnik beim Festungskrieg, die seit der Türkenzeit außer Gebrauch nun in moderner Form wieder auflebte. Ohne sie wäre Port Arthur nicht zu bezwingen gewesen. Der japanische Sieg ist auf die Unfähigkeit des russischen Generalstabs zurückzuführen, ferner auf die Tatsache, dass Russland nicht ernstlich glaubte, der Gegner werde sich in einen so gefährlichen Kampf wagen und daher ungenügend vorbereitet war, vor allem aber auf die heroische Begeisterung, mit welcher die Japaner in diesen Krieg gingen, von dem ihre ganze Zukunft abhing. Die Ethik des Bushido, des Ritterwegs, eigentlich der Ehrenkodex der alten Feudalen, dessen Hauptgebot lautete »Lieber schön sterben als unwürdig leben«, war tief ins Volk gedrungen. Für Russland hingegen war es kein Nationalkrieg. Der Muschik wusste überhaupt nicht, worum es sich handelte. Die strategische Hauptaufgabe der Japaner bestand darin, auf Liaotong und Korea genügend Truppen zu landen, Port Arthur einzuschließen und die Russen am Entsatz zu verhindern. Zur Sicherung der Transporte überfiel der Admiral Togo die im Hafen von Port Arthur versammelte russische Flotte und brachte ihr schwere Verluste bei. Den Rest zwang er durch Streuminen zur Untätigkeit. Nachdem die erste japanische Armee unter General Kuroki ausgeschifft war, drängte sie die Russen über den Yalu, den Grenzfluss zwischen Korea und der Mandschurei, Diese verstärkten sich in befestigter Stellung bei Liaoyang, wurden aber von drei konzentrisch vereinigten Armeen des Marschalls Oyama in 10-tägigem Kampf geschlagen. Ein Versuch der Russen, zum Angriff überzugehen, führte zur Schlacht am Cha-Flusse, die unentschieden blieb. Inzwischen hatte der vom Zaren befohlene Durchbruch der Flotte mit dem Verlust der ausgelaufenen Schiffe geendet, die teils auf neutralem Gebiet desarmiert wurden, teils den Japanern in die Hände fielen. Am 1. Jänner 1905 fiel Port Arthur, wodurch die Belagerungsarmee des Generals Nogi frei wurde. Aber auch die Russen hatten Zuzüge über Sibirien erhalten. Ende Februar kam es zur 14-tägigen Entscheidungsschlacht bei Mukden, in der noch mehr Truppen gegeneinander rangen als bei Königgrätz. Sie endete mit dem Rückzug der Russen, die von Nogi überflügelt wurden. Für diese bestand nun die einzige strategische Möglichkeit in der Absendung ihrer Ostseeflotte, durch deren Eingreifen sie hoffen durften, die Japaner am Transport weiterer Truppen und der Verproviantierung der bereits Gelandeten zu verhindern, um sie dann mit der erdrückenden Übermacht der sich stetig auffüllenden mandschurischen Heere zu zermalmen. Das baltische Geschwader hatte jedoch den ungeheuren Weg von Libau bis Ostasien zurückzulegen. Ein Teil der Schiffe nahm die Route über das Mittelmeer durch den Suezkanal, das Gros segelte sogar um das Kap der Guten Hoffnung, bei Madagaskar vereinigten sie sich. Als sie ankamen, waren sie vollkommen kampfunfähig und erlitten eine furchtbare Niederlage. Von den 38 Schiffen wurden 35 versenkt, erobert oder entwaffnet. Die inzwischen angebrochene russische Revolution gefährdete auch den Nachschub zu Lande. Indessen befand sich auch Japan am Ende seiner Kräfte. Seine wirtschaftlichen und militärischen Mittel waren nahezu erschöpft, die ältesten Jahrgänge bereits eingestellt, Kriegskredite kaum mehr aufzubringen. Infolgedessen nahmen beide Parteien die Vermittlung des Präsidenten Roosevelt an. Im Frieden von Portsmouth zahlte Russland keine Kriegsentschädigung, zedierte den Japanern Liaotung und die südliche Hälfte der Insel Sachalin und erkannte ihr Protektorat über Korea an. In der Mandschurei trat China wieder in seine alten Rechte ein, von der Eisenbahn kam der nördliche Teil unter russische, der südliche unter japanische Verwaltung. Dies waren im Verhältnis zu den ungeheuren Opfern nur magere Erfolge. Außerordentlich war jedoch der moralische Gewinn, den das japanische Reich aus dem Kriege davontrug. Es zählte von nun an als achte Großmacht, was seine äußere Dokumentierung in der Errichtung von Botschaften fand und galt als unbestrittene Vormacht Ostasiens. England erneuerte das Bündnis unter noch günstigeren Bedingungen, indem die beiden Partner nunmehr gegen jeden nicht herausgeforderten Angriff auch einer einzelnen Macht einander bewaffnete Hilfe zusicherten. Hierdurch erhielt Japan freie Hand in Korea. 1910 wurde der Kaiser zur Abdankung gezwungen und das Land in aller Form annektiert. Der Vertrag schützte aber auch umgekehrt England vor jedem russischen Angriff in Indien. Hätte Deutschland nach dem chinesisch-japanischen Krieg eine einigermaßen geschicktere Haltung eingenommen, so hätte es leicht an die Stelle Englands treten und eine ähnliche Rückendeckung erlangen können, denn bis dahin hatten bei den Japanern begeisterte Sympathien für das deutsche Volk geherrscht, das ihr militärischer und wissenschaftlicher Lehrmeister gewesen war. Einen Zwei-Fronten-Krieg gegen Deutschland und Japan hätte Russland, einen Angriff auf Deutschland hätten die Westmächte allein niemals wagen können, womit die ganze Entente von Osten her aufgerollt worden wäre. Nach bismarckische Weltpolitik. Das russisch-französische Militärabkommen vom Jahr 1891, in dem der Zweibund zum ersten Mal greifbare Gestalt gewann, war damals noch fast ebenso sehr gegen England gerichtet, das der gefährlichste Nebenbuhler Russlands in China und Vorderasien, Frankreichs in Afrika war. Besonders die letztere Rivalität führte fast alljährlich zu ernsten Reibungen. Sie wurden jedoch unmittelbar nach dem Fashoda-Konflikt durch den Sudan-Vertrag vom Jahr 1899 beseitigt, worin das westliche Nordafrika für französische, das östliche für englische Interessensphäre erklärt wurde. Hierdurch nervös gemacht, meldete Rom neuerlich seinen Anspruch auf Tripolis an, dessen Anerkennung es auch im darauf folgenden Jahre von Frankreich für den Fall einer Tunisierung Marokkos erreichte, was den Wert des Dreibunds für Italien, das ihn hauptsächlich im Hinblick auf seine afrikanischen Ambitionen geschlossen hatte, sehr herabsetzen musste. Alsbald folgte dann auch im Jahr 1902 ein Rückversicherungsvertrag Italiens mit Frankreich nach deutsch-russischem Muster, in dem der Republik strikte Neutralität zugesichert wurde, aber nicht bloß für den Fall, dass sie angegriffen werden sollte, sondern auch, wenn sie durch Herausforderungen zum Schutz ihrer Ehre und Sicherheit zur Kriegserklärung gezwungen würde. Also auf jeden Fall, womit der Dreibund nahezu illusorisch gemacht war. Eine Gelegenheit zu vorteilhafter Umgruppierung und Sprengung der französisch-russischen Umklammerung ließ sich Deutschland während des Burenkriegs entgehen. Als Präsident Krüger hilfesuchend Europa bereiste, wurde er bei seiner Landung in Marseille bejubelt und in Paris aufs Ehrenvollste aufgenommen. Auch in Moskau und Petersburg kam es zu großen anti-englischen Kundgebungen. Infolge dieser Volksstimmungen erwogen Frankreich und Russland den Gedanken, einen gemeinsamen Druck der Kontinentalmächte auf England auszuüben und versuchten sich zu diesem Zweck mit der deutschen Regierung ins Einvernehmen zu setzen. Diese lehnte aber ab und bewahrte dadurch England vor einer katastrophalen diplomatischen Niederlage. Lässt sich jedoch hier immerhin noch fragen, inwieweit die freundschaftliche Gesinnung, was wenigstens Frankreich anlangt, aufrichtig war oder doch, wie lange sie es geblieben wäre, so muss das Verhalten gegenüber den völlig ehrlich und ernst gemeinten Angeboten, die von Seiten Englands erfolgten, schlechterdings unbegreiflich erscheinen. Gegen Ende des Jahrhunderts begann nämlich England die Politik der Splendid Isolation zu verlassen und einen Kontinentaldegen gegen Russland zu suchen. Hierfür empfahl sich an erster Stelle Deutschland. 1895 bot Salisbury Eintritt Englands in den Dreibund und Teilung der Türkei, wobei Deutschland die Gebiete Anatoliens, einstige Stätten blühendster Kultur und riesige Aufnahmsbecken für Bevölkerungsüberschüsse zugefallen wären. 1898 und 1899 wiederholte England den Bündnisantrag unter Hinzufügung der atlantischen Küste von Marokko. 1901 trat es noch einmal an Deutschland heran, diesmal in der allervorteilhaftesten Form, indem es schon mit großer Wahrscheinlichkeit den Eintritt Japans in die Koalition in Aussicht stellen konnte. Ein englisch-deutsch-japanischer Block hätte die Diktatur über den Planeten bedeutet und Deutschland eine ähnliche Vormacht im Dreibund verschafft, wie sie Preußen im Norddeutschen Bund besessen hatte. Aber alle vier Angebote wurden abgelehnt. Chamberlain sagte: Ich habe ganz den Mut verloren, mit den Leuten in Berlin will ich nichts mehr zu tun haben, wenn sie so kurzsichtig sind, nicht zu bemerken, dass eine ganz neue Weltkonstellation von ihnen abhängt, so ist ihnen einfach nicht zu helfen. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass Bismarck mit beiden Händen zugegriffen hätte. Er suchte stets verzweifelt nach tragfähigen Koalitionen. Zur Zeit seiner Kanzlerschaft stand ihm nur Russland zur Verfügung, das für eine enge Allianz zu präponderant und präpotent war, während Österreich und Italien umgekehrt keinen genügend starken Druck auf die Waagschale des europäischen Gleichgewichts auszuüben vermochten. England aber wollte damals noch keine Bündnisse. Die Bedenken der deutschen Regierung entsprangen schwachsichtigem Dilettantismus und überspitztem Bürokratismus. Dass die Anträge Englands durchaus seriös zu nehmen waren, geht schon ganz einfach aus der Tatsache hervor, dass eine solche Gruppierung ihm mindestens ebenso große Vorteile geboten hätte wie Deutschland. Es bestand zwar schon um die Wende des 19. Jahrhunderts die Handelsrivalität, die später zur Einkreisung geführt hat, aber diese wäre von Großbritannien gern und leicht ertragen worden als Kaufpreis für die fast völlige Ausschaltung des viel gefährlicheren und expansiveren russischen Imperialismus und die Lahmlegung Frankreichs in Afrika und Indochina. Als Bundesgenosse war ein zaristisches Russland, und nur mit einem solchen konnte man damals rechnen, weit kostspieliger als Deutschland, auch für den Fall eines siegreichen Kriegs, denn es hätte dann keinesfalls auf Gesamtpolen und Konstantinopel verzichtet, wodurch es zur erdrückenden europäischen Vormacht und einer dauernden Bedrohung Ägyptens geworden wäre. In Deutschland aber hätte man einsehen müssen, dass für keine Macht der Welt die Möglichkeit besteht, gleichzeitig gegen England und Russland zu reüssieren, was, verkannt zu haben, der größte, ja vielleicht einzige politische Fehler Napoleons gewesen war. Prinzipiell ist Russland überhaupt unbesieglich. Nach Clausewitz besteht der Zweck des Kriegs darin, den Gegner niederzuwerfen und dadurch zu jedem ferneren Widerstand unfähig zu machen. Hierzu genügte es nicht, dass die Streitkraft vernichtet werde, sondern das Land müsse erobert werden, denn aus dem Lande könnte sich eine neue Streitkraft bilden. Dass dies bei einem Mammutreich, für das der riesige europäische Abschnitt nur ein Glas Sieb bedeutet, undurchführbar ist, bedarf keiner Erörterung. Russland ist seit seinem Eintritt in die Weltpolitik fast immer entscheidend geschlagen worden. Die Schlacht bei Pultawa ist der einzige größere Sieg in seiner neueren Geschichte und hat dabei seine Grenzen ununterbrochen erweitert. Es war nur durch innere Kräfte niederzuringen. Auch im Japanischen Kriege war es ja nur durch den Ausbruch der Revolution zum Friedensschluss genötigt worden. England hinwiederum wäre nur durch den festen Zusammenschluss aller kontinentalen Großmächte zu besiegen gewesen. Eine Konstellation, die es immer gefürchtet und immer vereitelt hat, indem es stets umgekehrt eine europäische Koalition gegen die jeweils stärkste Kontinentalmacht zustande brachte. Inzwischen aber hat sich die Situation von einer europäischen zur planetarischen erweitert und hier bot zweifellos ein Bündnis mit Deutschland und Japan die festesten Garantien gegen ein Hinausgreifen der beiden Landkolosse Russland und Nordamerika in die Weltmeere. Aber auch vom völkerpsychologischen Standpunkt gewährte eine Allianz mit dem durch Rasse, Weltanschauung, Zivilisationsform nahe verwandten Deutschland mehr Aussicht auf Bestand als die Liaison mit der autokratischen und reaktionären, im Falle einer Revolution völlig unberechenbaren und auf jeden Fall kulturell und ethisch artfremden Ostmacht. Die dauernde Brücke hätte Holland gebildet, das schon mehrfach eine Zollunion mit Deutschland erwogen hatte. An die Niederkämpfung einer germanischen Front, die von den Shetlandinseln über die Rhein- und Marsmündungen bis Basel gegangen wäre, hätte Frankreich niemals auch nur denken können. Und der Eintritt der Niederlande in den Deutschen Reichsverband hätte auf Jahrhunderte die Kolonialfrage gelöst. Es wäre, um es mit einem Wort zu bezeichnen, das Europa Carlyles gewesen. Durch ein deutsch-englisches Bündnis wäre aber auch die italienische Frage definitiv gelöst worden. Es war niemals ein Geheimnis, dass Italien infolge seiner exponierten Seelage nur an der Seite Englands kämpfen konnte, unter gewissen Umständen sogar kämpfen musste. Eine Drehung der Irredenta-Front von Osten nach Westen hätte Italien nur Vorteile gebracht. Eine antifranzösische Liga hatte Tunis und Algier, Nizza und Korsika zu bieten. Besitzungen, die an Wert Triest und Trient bedeutend überragt hätten, und eine vernünftige österreichische Regierung hätte übrigens auch auf Welsch-Tirol verzichten können, das auf die Dauer ja doch nicht zu halten war, wenn ihr dafür entsprechende Kompensationen auf der Balkan-Halbinsel zugefallen wären. Auf jeden Fall wäre dann der von Bismarck gewünschte italienische Trommler auf den Alpen am Platze gewesen und der Schlieffenplan wäre nicht gescheitert. Dieser war ganz darauf gestellt, dass der rechte deutsche Umfassungsflügel unüberwindlich stark war. Zwei Momente vereitelten dies. Die Gefühlsstrategie Kaiser Wilhelms, der zwei Armeekorps herausnahm und nach dem gefährdeten Ostpreußen schickte, wo sie nach dem Sieg von Tannenberg eintrafen, also gar nicht mehr nötig waren. Und die unbedingte Neutralität Italiens, die es Joffre ermöglichte, die Beobachtungskorps vom Süden abzuziehen und zu einer überraschenden Gegenumfassung zu verwenden, wodurch das Mahnewunder zustande kam. Hätten nun auch die britischen Hilfstruppen an der Westfront gefehlt, so wäre ein Riesensedan vollkommen unvermeidlich gewesen. Überhaupt rechnete der Schlieffenplan immer mit der Neutralität Englands. Diese zu sichern wäre eben Sache einer von langer Hand vorbereiteten Bündnisdiplomatie gewesen. Triple Entente. Der Geburtstag der Triple Entente ist der 8. April 1904, der das französisch-englische Abkommen brachte. Darin wurde die Verständigung über Afrika in bindender Form erneuert und Frankreich die Tunification oder, wie man sich noch euphemistischer ausdrückte, Pénétration Pacifique Marokkos zugestanden, Deutschland als Quantité negligeable behandelt, was ein Jahr später zur ersten Marokko-Krise führte. Kaiser Wilhelm landete ostentativ in Tanger. Auf der Algeciras-Konferenz wurde ein Arrangement getroffen, das niemand befriedigte. Der Petersburger Vertrag vom Jahr 1907, worin Nordpersien als russische, Ostpersien mit Afghanistan als englische Einflusssphäre erklärt wurde, bereinigte die Differenzen zwischen England und Russland in ähnlicher Weise wie die englisch-französischen. Das herzliche Einvernehmen war komplett. Bei einer Zusammenkunft im darauffolgenden Jahre zwischen Eduard VII. Und Nikolaus II. Stattfand, wurden noch viel weitergehende weltpolitische Dispositionen getroffen. Es wurde akkordiert, dass Russland Konstantinopel und die Meerengen, England freie Hand in Ägypten, Arabien, Mesopotamien, Persien erhalten solle, also Russland im Mittelmeer herrschend, England vom Nil bis Indien, im Besitz der Landbrücke Kairo-Kalkutta, die in den großartigen Plänen des britischen Imperialismus als östliches Pendant zur Südlinie Kairo-Kapstadt gedacht war. Ganz offenbar war in der Kombination Russland an die Stelle Deutschlands getreten. Im nächsten Jahr trafen sich der Zar und der König von Italien in Racconigi, wo dieser in die Öffnung der Dardanellen, jener in die Besetzung Tripolitaniens willigte. Ganz offenbar bröckelte Italien ab, das nunmehr mit allen drei Ententemächten in freundschaftlichen Beziehungen stand, mit Frankreich durch den Neutralitätsvertrag von 1902, mit England laut ausdrücklichem Vorbehalt im Dreibundvertrag. 1911 kam es zur zweiten Marokko-Krise. Frankreich nahm einen Aufstand gegen den Sultan zum Vorwand, um in Fez einzurücken. Wiederum erschien ein deutsches Schiff, das Kanonenboot Banter, drohend vor der Küste. Es scheint, dass England damals zum Kriege entschlossen war. Der englische General French inspizierte die nordfranzösischen Befestigungen, die englische Flotte wurde auf Kriegsfuß gesetzt, die englische Großfinanz inszenierte einen Run auf die deutschen Banken, die Landung von 150.000 Mann britischer Truppen in Belgien ist zumindest erwogen worden. Da aber Russland, das soeben erst mit Deutschland ein Abkommen über Persien getroffen hatte, sich reserviert verhielt, kam noch einmal ein Ausgleich zustande. Deutschland erhielt als Kompensation eine ansehnliche, aber sumpfige Partie des französischen Kongo zur Abrundung seiner Kamerun-Kolonie. Sowohl die Deutschen wie die französischen Nationalisten waren enttäuscht. Diese, weil sie fanden, dass dadurch der Besitz in Mittelafrika zerschnitten sei, der ein französisches Brasilien hätte werden können, jene, weil sie auf Westmarokko oder zumindest den ganzen französischen Kongo gehofft hatten. Annexionskrise. Eine Art Generalprobe der Einkreisung, die nur noch nicht vollkommen funktionierte, war die Annexionskrise vom Jahr 1908. Das Jungtürkische Komitee für Einheit und Fortschritt hatte von Sultan Abdulhamid die Verfassung erzwungen. Der neue nationalistische Kurs bewirkte eine straffere Auffassung des Verhältnisses zu Bulgarien, das nominell noch Tributärstaat war, und zum Okkupationsgebiet. Man plante, für Bosnien und die Herzegowina Wahlen ins türkische Parlament ausschreiben zu lassen. Die Folge war, dass Österreich-Ungarn, ohne sich vorher mit den Signatarmächten ins Einvernehmen gesetzt zu haben, die Annexion der beiden Länder aussprach und an demselben Tage Bulgarien als unabhängiges Königreich proklamiert wurde. Die Türken antworteten mit dem Boykott der österreichischen Waren und Schiffe. Serbien verlangt als Kompensation eine Luftröhre ans Adriatische Meer. Auch in Italien herrschte große Erregung und österreichische Truppen erschienen in Trentino. Die Tschechen veranstalteten Sympathiedemonstrationen, die Kaiser Franz Josef nötigten, am Tage seines 60-jährigen Regierungsjubiläums den Ausnahmezustand über Prag zu verhängen. Aber Deutschland trat energisch hinter Österreich, und da sich Frankreich in der Rüstung nicht weit genug, Russland durch den japanischen Krieg noch zu geschwächt fühlte, musste Serbien zurückweichen, indem es in einer offiziellen Erklärung die Annexion anerkannte und sich verpflichtete, die Haltung des Protests und Widerstands aufzugeben. Andererseits verzichtete Österreich auf sein Besatzungsrecht im Sandschak Novi Bazar und erstattete ihn an die Pforte, die außerdem eine Geldabfindung erhielt, zurück. Womit es nicht nur die Tür nach Saloniki preisgab, sondern auch den Riegel löste, der Serbien und Montenegro im Fall eines gemeinsamen Angriffs auf die Türkei getrennt hätte. Der Regisseur des Coups, Minister des Äußeren, Graf Ehrenthal, erwarb sich den Titel eines österreichischen Bismarck, und in Petersburg hieß es von jetzt an, der Weg nach Konstantinopel geht über Berlin. Indes ist weder am Zarenhof noch in Rom und Paris, Wien und Berlin eine einheitliche und zielbewusste Politik gemacht worden, sondern in London. Die Neuzeit, die mit der Grundsteinlegung der englischen Seeherrschaft anhebt, schließt mit deren Vollendung. Durch den Weltkrieg erlangte der britische Imperialismus alles, was er sich erträumt hatte. Den Länderblock Kap Kairo-Kalkutta, die Abschaltung Russlands von Vorderasien, Deutschlands vom Welthandel. Der Geist Bacons und Cromwells, die wahre Seele der Neuzeit, triumphierte über die Erde, wobei ihm nur ein einziger Rechenfehler unterlief, dass im Augenblick seines höchsten Siegs die Neuzeit zu Ende war. Lieber Bernd, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Ja, muss ich schon sagen. Ich habe jetzt überlegt, im Zuge der Einladung zu deiner Sendung, wie ich den eigentlich kennengelernt habe. Und ich kann mich wirklich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass ich das Buch seit 10 Jahren auf dem Nachtkastel stehen habe. Und das Zweite, weil du sagst, persönlicher Bezug. Also ich weiß nicht mehr, wie ich zum ersten Mal über das Buch gestolpert bin, aber ich bin dann ein zweites Mal über dieses Buch gestolpert bei einer lieben, lieben Freundin. Und wir haben dann sowas gehabt wie eine buchförmige Beziehung. Also so einen dritten Punkt, das gibt es ja öfter, dass man eine gemeinsame Leidenschaft feststellt, die man jetzt nicht unbedingt voneinander vermutet hätte. Und diese gemeinsame Leidenschaft war Egon Friedell-Lesen. Also nicht nur so, ja. Gab schon auch noch andere Leidenschaften, aber wir haben dann praktisch so weit gelesen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe die Kulturgeschichte der Neuzeit noch immer nicht durch. Ich verwende es so als Sedativum, wenn ich nicht einschlafen kann oder in der Nacht aufwache und mir denke, okay, es ist wieder mal Friedell-Zeit, dann lese ich Friedell und wahllos durcheinander. Also einmal bin ich im Barock, dann wieder in der Renaissance, je nachdem, wo ich das Buch aufschlage. Du schlägst es auf, ja. Oder suchst du im Inhaltsverzeichnis, wo es Stichwort schon manchmal, ja. Manchmal. Also ich habe es dann auch studienbegleitend gelesen, weil ja der Friedell für mich durchaus studienmotivierend war. Ich wollte immer Geschichte studieren und Germanistik. Ich bin dann draufgekommen, dass mein Lieblingsprofessor den Friedell gar nicht kennt. Der Werner Michler kannte ihn damals nicht, ja. Friedell, welcher Friedell, wen meinen Sie? Und hat dann aber weniger auf der Germanistik als auf der Geschichte immer den Vorteil gehabt, diese großen Überblickszüge, die er so schreibt, zum jeweiligen Seminar dazu zu lesen. Ist ein lustiges Zusammentreffen. Mittlerweile kennt Werner Michler Friedell, er war nämlich bereits Gast in dieser Sendereihe. Nein, schöne Grüße. Okay, Lieblingsprofessor nehme ich sofort zurück. Ja, weil er ja lobenden Zuspruch gar nicht leiden kann, der Werner Michler. Ja. Um zurückzukommen auf diese großen Züge und dass sich das so wunderbar eignet als Studienbegleitung, weil ja die ganzen Seminare und Vorlesungen, zumindest die, auf denen ich war, ziemlich spezifisch sind. Man erfährt alles über die Hosenknopfproduzenten Belgiens zwischen 1810 und 1815, aber schwerlich, wie es die größeren historischen Zusammenhänge sind. Und es ist ja überhaupt theoretisch öfter zu bemerken, dass sowas wie einen historischen Zusammenhang gar nicht geben soll. Also das wäre nicht wissenschaftlich. Die universitäre Lehrmeinung ist zurzeit zumindest gegen große historische Zusammenhänge, ist mein Eindruck. Also man versucht nicht mehr den Mechanismus der Geschichte zu dekouvrieren. Richtig, Teleologien in der Geschichte, oder organische Entwicklungen, das ist alles Marx und 19. Jahrhundert. Obwohl man sie ja trotzdem, zumindest auf der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, als marxistisch gestützt empfindet. Aber vielleicht ist es auch der Wissenschaft unwürdig, so diese Überblicksdarstellungen zu halten. Kommt mir komisch vor. Es ist aber durchaus verständlich aus der Befürchtung heraus, was ja beim Friedel öfter passiert, also jetzt schon Kritikpunkt, dass er falsche Schlüsse zieht. Oder merkwürdige Geschichtsphilosophien sich reinschummeln, die damals vielleicht unverfänglich waren. Aber wenn er sowas schreibt, wie wo ich jetzt gerade vorgelesen habe, den Abschnitt über die Vorbereitung des Ersten Weltkriegs, ein deutsch-englisches Bündnis wäre schon allein vom Nationalcharakter der verschiedenen Völker eigentlich eine logische Entwicklung gewesen, und hätten sie sich zusammengefunden, wären sie aufgrund ihrer germanischen Zusammengehörigkeit und Rasse absolute Weltherrscher geworden. Ja? Das, was dann Deutschland ja später tatsächlich angestrebt hat. Aber mir ist in Erinnerung, ich weiß nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe, dass er später mit dem Aufkommen der Nazis furchtbar gelitten hat unter großen Abschnitten seines eigenen Buchs, weil er gemeint hat, er schämt sich fürchterlich dafür, und er hat sich selber in Verdacht, den Nazis das nötige geschichtsphilosophische Material geliefert zu haben, was ich wieder maßlos übertrieben finde. Lass dich vielleicht aus seinem Größenwahn heraus erklären, weil es war schon ein bisschen größenwahnsinniger. Ich meine, Schauspieler, sagen wir mal, Historiker, ja, das war er. Alles, ja, einfach ein Ausbund an Allgemeinbildung, wie man es sich kaum vorstellen kann. Wo hat der Mensch die Zeit gehabt, sich das alles anzueignen? Und es gibt ja nicht nur die Kulturgeschichte der Neuzeit, es gibt ja auch noch die Kulturgeschichte der Antike. Da muss das irgendwann zwischen den Proben, zwischen Theaterauftritten hinterm Vorhang geschrieben haben. Und er hat teils, das ist Gegenstand der Dissertation von Heribert Illig gewesen, in der er das nachgewiesen hat, er hat teils Texte, die zu dem Zeitpunkt bereits über 20 Jahre alt waren, recycelt. Er war ein großer Wiederverwerter. Mhm. Das Erstaunliche daran ist, dass sich dieses Werk dennoch wie aus einem Guss liest. Ja. Also es sind keine stilistischen Brüche drin. Ja, er wird es überarbeitet haben, oder? Oder eins zu eins übernommen? Zum Teil sind das durchaus wörtliche Formulierungen, teils kurze, teils aber auch lange Abschnitte. Ja. Ist recht interessant, Heribert Illigs Dissertation immer noch zu haben bei Löcker. Bisschen Werbung, jetzt ein Jingle. Ich weiß nicht, ob Löcker als Verlag einen Jingle hat, ich glaube eher nein. Ja. Aber, ja, ich würde auch wirklich gerne mehr über deinen erfahrenen Friedel. Da erfährst du unter Umständen mehr als die Libis. Ein großer Teil des Werkes ist natürlich ein Werksverzeichnis, weil das war die Voraussetzung, um diesen Nachweis überhaupt versuchen zu können, anzutreten. Mhm. Und insofern vom Umfang her sind es, glaube ich, 2/3 des Buches fast, ist ein Werk- und Auftrittsverzeichnis. Das geht so weit, dass dort vermerkt ist, an welchem Abend er mit welchen Mitgliedern der Familie Timik auf der Bühne der Josefstadt stand. Ja. Wahnsinn. Ja. Er ist wirklich eine ziemlich einmalige Gestalt. Mir würde Herrn biografisch interessieren, inwieweit er jetzt verbunden war mit dieser Wiener Kaffeehaus, Literaten, intellektuellen Szene. Also wie viel Kontakt hat er zur Kabarett-Szene? Das ist ja wohl anzunehmen. Ganz stark, er hat die Fledermaus, das legendäre historische Kabarett Fledermaus, eine Zeit lang sogar geleitet. Alles klar. Kaffeeliteraten ist ein relativ umstrittener Begriff. Friedel selber wird oft als solcher bezeichnet, hätte er nicht akzeptiert. Geschrieben hat er eigentlich meines Wissens nie im Kaffeehaus. Mhm. Er hat das sehr stark getrennt. Er war ein großer Freund von Einteilung. Das hat es ihm auch ermöglicht, sein Lesepensum, das du gerade bewundernd erwähnt hast, trotz seinem Hang zum Alkohol. Den wollte ich auch noch erwähnen. Ja. Das macht ihn auch sehr sympathisch. Beizubehalten. Er hat ganz, ganz starken Kontakt zu anderen Leuten gehabt, die landläufig oder stadtläufig zu dieser Szene gezählt wurden. Es wäre der Bolger und vor allem auch Peter Altenberg zum Beispiel. Ja. Das, genau, das war mein Verdacht. Und Anton Kuh vielleicht? Ah. Anton Kuh war, damals hat man überhaupt sehr viel gestritten und teils auch öffentlich gestritten und mit Inszenierung gestritten. Und da gibt es eine kleine Anekdote, die so funktioniert, dass Anton Kuh offenbar einen Text von Friedel, einen Artikel, ich weiß es jetzt gar nicht genau, müsste ich nachschauen, übernommen hat, sagen wir mal. Und Friedel in einer Publikation dann schreibt in einer Zeitung, also er fühlt sich eigentlich da sehr geehrt und freut sich, dass sozusagen sein Text nur durch die drei kleinen Worte von Anton Kuh erweitert, aber ansonsten völlig unverändert übernommen worden sei und wollte sich auch dafür gebührend revanchieren und hätte aber leider nach Durchsicht des gesamten Oeuvres von Anton Kuh keinen Satz gefunden, unter den er hätte seinen Namen setzen wollen. Wunderbar, wunderbar. Ja, das ist Friedel. Ja, das ist genau dieser Humor. Ein rätselhaftes hat mir natürlich auch, warum ein Mensch, der die ganze europäische und zum Teil auch Weltgeschichte im Kopf herumträgt, 38 so seltsam reagiert hat. Er hat schon gewusst, was da auf Österreich zukommt. Ja? Und trotzdem, er hat gewusst, was das für ihn bedeuten wird. Und trotzdem bleibt er in dieser Stadt hocken. Und mir ist in Erinnerung, dass er mehrfach dazu gedrängt wurde, auszuwandern von Freunden, die ihm auch Gelegenheit geboten hatten. Er hat es für sich explizit ausgeschlossen. Also er wusste, glaube ich, sehr genau, was da kommt. Und wollte aus mehreren Gründen nicht. Darüber kann man jetzt spekulieren. In einigen Sendungen wurde auch darüber spekuliert. Bleibt letztlich Spekulation. Also diese Verwechslungsgeschichte von den Nazis, die uns an der Tür geklopft haben. Und er wäre überzeugt gewesen, die kommen, um ihn abzuholen. Und darum der Fenstersturz. Da gibt es, der heißt lustigerweise auch Egon Friedel, aber schreibt sich anders, also man müsste in Egon Friedel sprechen. Der hat so eine Art Romanbiografie mit verschiedenen dramatischen Szenen drinnen geschrieben. Behauptet, er sei Biograf, es liest sich nicht so, also das ist viel Erfindung. Aber der schreibt diese Szene der Vornacht. Das ist sicher auch erfunden, aber wenn es erfunden ist, voll gut erfunden. Friedel dürfte sowas gehalten haben wie einen Freihoftisch oder einen freien Tisch in einem Vorstadtlokal, wo halt verschiedene Hunger- und Elendsgestalten schon immer sehnsüchtig auf ihn gewartet haben. Und er hat dann halt eine Runde Gulasch und eine Runde Weinhaus gegeben. Ich muss immer an das Weinhaus Sittl denken bei dieser Szene. Und es war halt die Vornacht zum Anschluss. Also am nächsten Tag ist dann Hitler über die Grenze gefahren worden. Und die Nazis haben das natürlich schon kommen sehen. Und diese Szene geht dann so weiter, dass zwei Nazis den lästerlichen Reden Friedels Pistolen entgegenhalten und der unter diesen Pistolen eine kabarettistische Szene spielt mit seinem Freund, wo er die Nazis verarscht und besonders Hitler verarscht. Dass er aus dem Grund so nervös gewesen sein könnte, dass er wirklich annehmen hat müssen, er wird es abgeholt, wie es an der Tür geklopft hat. Ich aber bin eher ein Anhänger der Vermutung, dass sein Selbstmord grundsätzlich vielleicht der Fenstersturz ein spontaner Entschluss gewesen sein mag. Aber es gibt definitiv Stellen, wo er davon spricht, reisefertig zu sein. Auch in den Tagebüchern der Alma Mahler Werfel findet sich eine Passage, wo sie wenige Tage vor dem Anschluss Friedel begegnet ist und er sich dort definitiv in Richtung Selbstmordgedanken geäußert hat. Also so gemeint, das reisefertig? Ja. Wahnsinn. Er schreibt irgendwo auch, dass er sich eine Pistole besorgt hätte oder Gift. Da gibt es verschiedene Darstellungen. Ja. Ich glaube, die Alma Mahler Werfel spricht von irgendwelchen Zyankali-Kapseln oder sowas. Aber das ist generell natürlich ein Merkmal der Figur Friedel. Er hatte eine große Vorliebe für Legendenbildung. Und insofern ist es bei ihm oft sehr schwer festzustellen, was ist gesicherte Tatsache. Und das lag, glaube ich, durchaus in seinem Sinn. Ja. Du hast es vorher angesprochen, es gibt etliche Formulierungen bei ihm, die man heute so nicht mehr tätigen würde. Manche sind klar rassistisch, manche huldigen Standpunkten, die man nicht mehr einnehmen würde. Ja, es finden sich ja einige antisemitische Witzchen drinnen. aber er ist nicht so blöd, Antisemit zu sein. Ich glaube eher, dass das ein Zugeständnis an den Zeitgeschmack war. Und seine Witzchen sind ja auch bei jüdischen Lesern irgendwie gut angekommen, wie dass sich der alttestamentarische Gott nicht aus der Bibel werfen lässt. Das wäre ein typisch jüdischer Charakterzug. Wenn man sich mal wo breit gemacht hat, dann lässt man sich nicht so leicht rauswerfen. Das ist wirklich, also das liest man mit Bauchweh. Aber man muss dazu sagen, dass er ja, ein Antisemit war. Ja. Und das findet sich bei genug anderen Schriftstellern, die ideologisch unbedenklich sind, ebenfalls. Ja. Solche Zeitgeschmackswitzchen. Ja. Ich habe auch den Eindruck, dass einfach manche Teile, so dieses Genie- und Helden-Ding, von den Nazis dann sozusagen in der Realität erprobt wurde und damit natürlich in größtmöglichem tragischem Umfang Schiffbruch erlitten. Ja, das dürfte überhaupt eine geistesgeschichtliche Entwicklung sein, die so Ende 19. Jahrhunderts anfangen. Also im 19. Jahrhundert wurden ja tonnenweise so Gesamtzusammenschauen geschrieben mit oft recht abenteuerlichen philosophischen Schlüssen. Also, wer fällt mir da ein? Also der Stirner, Max Stirner und so, oder der unsägliche Misogyne, auch so ein Genie. Otto Weininger. Wurde er gelesen, wurde auch von dieser ganzen Szene gelesen, wo der Friedel dazugehört. Also die Kaffeehausliteraten, mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein, haben das auch verschlungen. Absolut, Otto Weininger kommt in der Kulturgeschichte der Neuzeit auch vor. Lobend. Hat übrigens beim selben Professor Jodl promoviert in Philosophie wie Friedel selbst. Ja. Na, witzig. Insofern, da kommt der ganzheitliche Ansatz natürlich schon früh zum Ausdruck in der Studienwahl. Gewissermaßen ist das universalste aller Studien. Genau, das ist das Wort Universalismus, genau, ja. Mich würde interessieren, und am Friedel sieht man es irgendwie, wie ist es diesen Leuten gegangen mit ihren universalistischen Ansätzen und mit ihrem Geniekult und Schicksalsverherrlichung, als sie dann eben diese Nazis aufmarschieren sehen haben. Und wie ich am Anfang gesagt habe, also diese Äußerung ist gesichert von ihm, dass er völlig bestürzt war in seinem eigenen Werk, praktisch Vorschubarbeit geleistet zu haben. Da gibt es einen Text von ihm, wo er sich noch ironisch eigentlich belustigt darüber. Er hat ja ein Stück geschrieben, die Judas-Tragödie. Ah ja. Und der Dr. Goebbels war ja Germanist. Und jener Germanist Goebbels hat einen Text eben über Judas und die Judas-Problematik veröffentlicht, in dem er sehr ähnliche Haltungen vertritt wie Friedel. Und dieses Zusammentreffen von grundlegenden Meinungen eigentlich sehr unterschiedlich geistig ausgerichteter Personen hat Friedel da zunächst einmal eigentlich amüsiert zur Kenntnis genommen, aber das Lachen ist ihm im Laufe der Zeit dann, denke ich, vergangen. Ja. Es gibt auch eine Tagebucheintragung, das Wissen verdanke ich auch dem Dr. Illig, wo Friedel eben schreibt, dass jetzt auch sein letzter Freund in München, ein gewisser Professor Gschrei, Nationalsozialist geworden sei. Und dann kommt der Nachsatz und das Schlimmste, sie berufen sich alle auf mich. Also so ganz unbegründet war es ein Verdacht gar nicht. Die Vorschubarbeit geleistet. Aber es ist wirklich merkwürdig. Gelingt natürlich nur unter Außerachtlassung großer anderer Teile seines Gedankengebäudes. Ja. Na gut, man hat ja den Nietzsche herangezogen und die Stellen, die man brauchen konnte, verwendet, um sich darauf zu berufen. Ja. Ein historisches Beispiel dafür, weshalb das Urheberrecht nicht auf die Erben übergehen sollte. Das war seiner Schwester und der Mann, dem Herrn Förster, zu verdanken. Genau. Dass das brauchbar gemacht wurde für die nationalsozialistische Ideologie. Tatsächlich wurde der Nietzsche den Soldaten teils in den Tornister gesteckt. Ja, ich weiß. Ja. Na, das ist aber auch ein Beispiel dafür, wie man sich die Autoren nicht wegnehmen lassen kann. Also nur weil sich jemand darauf beruft, den man verachtet, ist noch lange kein Grund, den ganzen Autor auf die Müllkippe der Geschichte zu werfen, weil sie eben die Leute in ihrer Zeit befinden, weil sie eben nationalsozialistisches Gedankengut vorbereitet hat und immer wieder so Ausläufer davon, auch bei Friedel, als Strandgut herumtümpeln. Aber ja, das hieß ja das Kind mit dem Bade ausschütten, weil sie gleichzeitig beim Friedel wahnsinnig viele Stellen finden, mit denen man großartig gegen den Nationalismus an kann. Ne? Ich denke, das ist auch das Interessante daran, zu lernen, zu verstehen, wie das zusammenging. Mhm. Ist auch für unsere Zeit relevant, absolut. Ja. Das wäre, glaube ich, die größte Lehre, die man daraus ziehen könnte. Also noch einmal zu dem Stichwort Universalismus, mit dem sie, glaube ich, so ziemlich alles zusammenfassen lässt, was sie in diesem Gespräch formulieren wollte oder sagen wollte. Universalismus als historische Herangehensweise hat über die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts vollkommen an Reputation verloren. Also eben, man zieht falsche philosophische Schlüsse, kommt damit in Teufelsküche, machen wir nicht mehr. Eine ordentliche Geschichtswissenschaft und Kulturwissenschaft stützt sich aufs Detail. Nur für mich geht etwas verloren. Also bei allen Fehlern, die doch menschlich üblich sind, hat der Universalismus durchaus gesellschaftskritisches Potenzial. Und mir wird es darum gehen, so eine Art, wie können wir wieder universalistisch schreiben, denken, auch lesen, ohne auf den falschen Dampfer zu geraten. Ein neuer Universalismus würde es viel leichter machen, Gesellschaftszusammenhänge herzustellen und somit auch Gesellschaftskritik treiben zu können. Also eben dieses Zusammenhänge herstellen, das ist ja die große Stärke vom Universalismus. Man dürfte halt nicht mehr wie im 19. Jahrhundert nach und auch noch weit ins 20. einen Fehler machen, anzunehmen, man hätte jetzt den Stein der Weisen gefunden. Also es ist immer wahr und falsch gleichzeitig. Aber es ist für mich eine unverzichtbare Aufgabe, Geschichts- und Kulturwissenschaften auf eine kritische Art und Weise betreiben zu können. Es kann nicht immer alles, ist natürlich auch interessant, auf Miniaturen abzielen, auf zusammenhanglos herausgezogene Miniaturszenarien, wenn ich nur über die Essgewohnheiten der Wiener Arbeiter um 1912 schreibe, aber nicht dazu schreibe, dass es da schon Hungerrevolten gab, dann kann ich ein kleines, feines, regional interessantes Büchlein rausgeben, aber ich habe keine Ahnung, was tatsächlich passiert ist. Das ist genau der Punkt, wo Friedel nicht zu widerlegen ist, wenn er sagt, wenn ich eine Auswahl treffe, stelle ich dadurch unwillkürlich einen Zusammenhang her. Ich kann Einzeldetailfakten nicht zusammenhanglos berichten. Und wenn ich alles gleich wichtig nehme und tatsächlich alles berichten würde, dann wäre erstens jeder Rennbericht, wie Friedel schreibt in der Einleitung, ein wissenschaftliches Werk. Und zweitens, selbst wenn es jemanden gäbe, der schreibt auch eben Friedel, die übermenschliche Kraft hätte, ein solches Werk zu schreiben, in dem alles berichtet würde, wüsste man das gar nicht, wenn es nicht noch jemand zweiten, noch übermenschlicheren gäbe, der die Kraft hätte, etwas so Langweiliges zu lesen. Aber ich glaube, das noch stärkere Argument ist, dass durch die Auswahl der Details, die eben notwendigerweise stattfinden muss, eine Gewichtung, aber auch eine In-Zusammenhang-Stellung passiert. Und dessen war sich komplett bewusst, ja, stimmt. Er schreibt ja schon in der Einleitung, warum er wie vorgeht. Etwas, was man sich bei heutigen Historikern auch öfter wünschen würde. Du befindest dich insofern in ausgezeichneter Gesellschaft, als nach den Aussagen vieler Sendungsgäste allerlei Geschlechts Friedel auf einigen Nachtkästchen herumliegt. Was ist es, was dich an seinen Text interessiert bei all der Kritik, dass er natürlich auch Fehler begeht und Fehleinschätzungen. Ja, also ich habe vorhin von sedierender Wirkung gesprochen. Ich finde es einfach, das Nachtkästchen ist ein sehr intimer Ort, da lässt man nicht jeden hin. Ne? Es ist schon mein Stundenbuch, wie es im Mittelalter geheißen hat, eben wo ich hingreife, wenn ich gerade verwirrt bin oder wenn es ein bisschen kriselt. Es hat eine wahnsinnig beruhigende Wirkung auf mich. Das dürfte seine Wortwahl sein, sein Satzbau. Und dazwischen immer wieder dieser Witz, der das vorblitzt. Und diese schnaudrig wienerischen Bemerkungen, wo er wirklich mit Hochkulturen jonglieren anfängt und Selbstverständnisse aufbricht und Kippbilder der Historie entstehen oder so seine genauen Beobachtungen auf Alltagsgegenstände wie die Entstehung der Perücke oder die Entstehung des Stöckelschuhs. Da betreibt er dann schon richtige Alltags- und Mentalitätsgeschichte, die Annals ja eigentlich erst in den 20er Jahren groß vorgebracht haben. Das ist für mich ein Zugang zur Geschichte, der danach sucht, in Details, in Alltagsgegenständen ganze Zeitabläufe zu konkretisieren und festzumachen. Ja, das haben wir versucht anhand des Pickfeuerzeugs. Es ist gar nicht so leicht zu sagen, ja, da ist eben Erdöl drinnen oder Erdölprodukt, das ist aus Plastik, es ist leicht, das ist Wegwerfzeug. Da irgendwie so den Geist der 70er Jahre rauszukitzeln. Und das macht er mit einer Geläufigkeit und Selbstverständlichkeit, dass man sich denkt, ja, warum findet man den Friedel nicht auf der Geschichte? Also, warum ist das nicht Pflichtlektüre? Aber wahrscheinlich aus vorhin benannten Gründen. Ich habe den Namen Friedel auf der Geschichte nie gehört. Nie. Klingt aber, als hätte er sich das Plätzchen auf deinem Nachttisch dauerhaft erobert. Oh ja. Und nicht nur dieses Buch. Also, wenn ich dann irgendwann mal doch fertig bin, vielleicht braucht es noch weitere 10 Jahre, dann müsste ich halt aufhören, ständig Kapitel wiederholt zu lesen. Dann möchte ich mir über die Kulturgeschichte der Antike hermachen und weiter Friedel lesen. Ja, bei jeder Gelegenheit. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Bernd Remsing. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 31. Oktober 2013, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.